Erster Jesus sagte zu seinen Jüngern, schlechte Dinge werden passieren. Aber wehe dem, der andere dazu bringt, falsch zu handeln. Zweiter, es wäre besser für ihn, einen Mühlstein um den Hals zu haben. Dann soll man ihn ins Meer werfen. Das ist besser, als wenn er einen kleinen Menschen zum Sündigen bringt. Dritter, passt auf euch selbst auf. Wenn dein Bruder einen Fehler macht, sprich mit ihm. Wenn er es bereut, dann vergib ihm. Vierter, wenn er 7-mal am Tag einen Fehler macht. Und wenn er 7-mal zu dir kommt und sagt, es tut mir leid. Dann musst du ihm vergeben. Fünfter, die Apostel sagten zum Herrn, gib uns mehr Glauben. Sechster, der Herr sagte, wenn ihr Glauben habt, so klein wie ein Senfkorn. Dann könnt ihr zu diesem Baum sagen, reiß dich aus und geh ins Meer. Und der Baum wird euch gehorchen. Siebter, wer von euch hat einen Diener, der pflügt oder Tiere hütet? Sagt ihr zu ihm, wenn er vom Feld kommt, komm sofort her und setz dich? Achter, sagt ihr nicht eher zu ihm, mach mir Essen bereit. Zieh dich an und bediene mich. Warte, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach kannst du essen und trinken. Neunter, dankt der Herr dem Diener, weil der Diener tat, was der Herr sagte. Zehnter, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Dann sagt, wir sind nur Diener. Wir haben getan, was wir tun mussten. Elfter, Jesus reiste nach Jerusalem. Er ging durch Samaria und Galiläa. Zwölfter, als er in ein Dorf kam, traf er 10 kranke Männer. Sie hatten Aussatz. Sie standen weit weg. Dreizehnter, sie riefen laut, Meister, Jesus, hilf uns. Vierzehnter, Jesus sah sie und sagte, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Als sie gingen, wurden sie gesund. Fünfzehnter, einer von ihnen sah, dass er geheilt war. Er kehrte um und lobte Gott laut. Sechzehnter, er fiel vor Jesus auf sein Gesicht. Er dankte Jesus. Dieser Mann war ein Samariter. Siebzehnter, Jesus fragte, 10 Männer wurden gesund, nicht wahr? Wo sind die anderen 9? Achtzehnter, keiner kam zurück, um Gott zu danken? Nur dieser Fremde? Neunzehnter, Jesus sagte zu ihm, steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Zwanzigster, die Pharisäer fragten Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Jesus antwortete, das Reich Gottes kommt nicht sichtbar. 21. Mann wird nicht sagen, sieh, hier ist es. Oder, sieh, dort ist es. Denn das Reich Gottes ist schon bei euch. 22. Jesus sagte zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen. Ihr werdet den Tag des Menschensohnes sehen wollen. Aber ihr werdet ihn nicht sehen. 23. Mann wird euch sagen, sieh, hier ist er. Oder, sieh, dort ist er. Geht nicht dorthin. 24. Der Menschensohn wird plötzlich kommen. Es ist wie ein Blitz, der am Himmel aufleuchtet. Man sieht ihn von überall. 25. Aber zuerst muss der Menschensohn viel leiden. Die Menschen dieser Zeit werden ihn ablehnen. 26. Es wird sein wie in der Zeit von Noah. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. 27. Die Menschen aßen und tranken. Sie heirateten. Das ging so, bis Noah in die Arche ging. Dann kam die große Flut und tötete alle. 28. Es war auch so in der Zeit von Lot. Die Menschen aßen und tranken. Sie kauften und verkauften. Sie pflanzten und bauten Häuser. 29. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel. Und es tötete alle Menschen. 30. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn erscheint. 31. An diesem Tag, wer auf dem Dach ist und Dinge im Haus hat, soll nicht hinuntergehen, um sie zu holen. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückblicken. 32. Denkt an Lots Frau. 33. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, wird es behalten. 34. Ich sage euch, in dieser Nacht werden 2 Menschen in einem Bett liegen. Einer wird mitgenommen, der andere bleibt zurück. 35. Zwei Frauen werden zusammen Getreide mahlen. Eine wird mitgenommen, die andere bleibt zurück. 36. Zwei Männer werden auf dem Feld sein. Einer wird mitgenommen, der andere bleibt zurück. 37. Sie fragten Jesus, wo, her? Er sagte zu ihnen, wo ein toter Körper ist, da sammeln sich die Adler.